Jedes Jahr findet am Lausitzer Platz ein traditionelles Fest statt. Ja, und unser Korrespondent, der eigentlich von da berichten sollte, der ist anscheinend eingekesselt. Jetzt haben wir die Annette am Telefon. Was ist denn da los? Und es gab also heute im Laufe des Nachmittags mehrere Demo-Aufrufe, sobald es dunkel wird. Und es sind vorhin also zwei Bauwagen umgekippt worden. Wie genau das geschehen ist, habe ich nicht mitbekommen. Und daraufhin ist ein ziemlich großes Bullenaufgebot hier angefahren. Und dann wurde mit der Feuerwehr versucht, also diesen einen Bauwagen wegzukriegen und so weiter. Ja, und in 0,0 wurden einerseits halt die Leute abgedrängt und gleichzeitig fing es also an, Steine flogen. Und es ist also jetzt so, dass circa 3000 Leute auf dem Lausitzer Platz stehen und völlig eingekesselt sind. Wahnsinnig viele junge Frauen mit Kindern. Und es geht also wirklich hin und her und ich habe schon einige knüppelschwingende Bullen gesehen und es kommen immer mehr und immer mehr. Also haben die Bullen überhaupt nicht abgegrenzt zwischen Festteilnehmern und Demoleuten? Nein, überhaupt nicht. Sprich Josna. Hallo Uli. Ja, hallo Suse. Also ich bin nicht am Lausitzerplatz, sondern ich stehe hier am Heinrichplatz. Ja, das ist wie das Auge eines Taifuns. Hier ist ruhig, aber ringsum, da kannst du sehen, das ist tot. Also wenn ich nach Norden gucke, auf dem Mariannenplatz, da sehe ich also eine blaue Lichterreihe. Ich bin auch selbst noch etwas außer Atem, weil ich gerade durch die Nauninstraße gerannt bin. Da kam von zwei Seiten die Wand lang und man wusste nicht, ob die aussteigen oder nicht, aber die haben davon nur eine Barrikade genommen. Das sieht ungefähr so aus, dass ja die strategischen Punkte, wo Demonstranten sich hinter zurückziehen, immer mit Barrikaden ja, verrammelt werden, die dann immer auch angezündet werden und da versucht immer ab und zu ein Feuerwehrzug durchzukommen, was ihnen aber selten gelingt. Ich sehe eine ganze Menge leere Wannen rumfahren, ne? Und ich habe so das Gefühl, die wissen selbst nicht so genau, wie sie ihre Kräfte einsetzen sollen. Also bis jetzt, so in Fußballterminologie, würde ich sagen, ja, Heimvorteil, ne? Für die Kreuzberger. Ich stehe etwas südlich des U-Bahnhof Görlitzer Straße. Und da ist ja ungefähr vor einer Viertelstunde Bolle ausgeräumt worden und dem ging vorher ja ein Versuch der Bullen, sich alle zu versammeln, vom Süden anzukommen und dann mit Greiftrupps auszuschwammen. Das ist aber völlig fehlgeschlagen. Die mussten sich also unterm richtigen Steinhagel zurückziehen. Ne? Und also der gesamte Bereich dieses Görlitzer Bahnhofs, nicht da, hängt kaum noch eine Reklame dran, weil die alle auf den Straßen brennen und da sind auch einige Schrottautos, so dienen als Barrikaden und das scheint so zu sein, also dass die wohl unheimliche Schwierigkeiten haben, richtig reinzukommen. Jetzt kommen sie allerdings hier gerade die Reichenberger lang. Uli, du hörst dich ziemlich atemlos an, bist du erschöpft? Ja, das ist auch sehr aufregend, nicht? Also was ich wirklich sagen kann, es gibt hier eine Menge Greiftrupps, das ist SIK da und auch Zivi-Greiftrupps und vor dem muss man sich wirklich hüten. Jetzt kommt hier gerade ein ganzer Zug an und die kommen überhaupt nicht ans Zentrum, an die zentralen Plätze, also Heinrichplatz oder hier eben am Görlitzer Bahnhof. Ne? Die fahren immer nur außen rum und versuchen auch gar nicht in die kleinen Straßen einzudringen, weil also inzwischen auch wirklich überall Barrikaden stehen, ne? Und die Leute, die haben ja ihre Autos alle mehr oder weniger in Sicherheit gebracht. Ne? Es passiert leider immer wieder, dass eben Zivilautos dabei zu Bruch gehen. Also. Und da gibt es dann auch immer entsprechenden Prozess. Hier eine typische Eskalation. Ohne Sinn wird Tränengas abgeschossen. Kein Grund erkennbar. Wassermarsch ohne Sinn. Hier geht jetzt die Eskalation von Seiten der Polizei. Etwas südlich des U-Bahnhof Görlitzer Straße und da ist ja ungefähr vor einer Viertelstunde Bolle ausgeräumt worden und dem ging vorher ja ein Versuch der Bullen, sich alle zu versammeln, vom Süden anzukommen und dann mit Greiftrupps auszuschwammen, ist aber völlig fehlgeschlagen. Insgesamt möchte ich sagen, dass diese Einschließung nach unserer Einschätzung vorher und auch nach unserer Einschätzung heute absolut notwendig war, und dass sie in der Art und Weise vorgenommen worden ist, wie so etwas vorgenommen werden sollte. Ich glaube, das Verhalten war, wenn es auch an der einen oder anderen Stelle zu Auseinandersetzung gekommen ist, denn in der Einschließung ist von den Demonstranten Gewalt angewendet worden, weil sie natürlich außerordentlich frustriert waren, dass sie ihre Ziele nicht erreichen konnten. Wenn man sich mal die Maßnahmen ansieht, die da ergriffen werden mussten, dass das eigentlich irgendetwas ist, was besser in Diktaturen passt. Das Schlimme ist nur, wenn man sich mal weltweit die Dinge ansieht, dann stellt man fest, dass vergleichbare Dinge und auch vergleichbare Maßnahmen immer nur in der freiheitlichen Welt vorkommen. Letztlich, bei aller Absurdität, ist es so, dass das, was in solchen Zusammenhang passiert, auch bei Staatsbesuchen passiert, Ausdruck, wenn auch trauriger Ausdruck dessen ist, dass wir auch gegenüber Leuten, die anders denken und möglicherweise auch Gewaltanwendung sehr viel toleranter sind. Und wenn wir das als Polizei auch manchmal bedauern, dieser Zwang zu so großer Toleranz, die uns dann in eine Reaktionssituation bringt, aus der heraus es schwierig ist, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Wir sollten insgesamt doch froh sein, dass wir nicht etwa die Verhältnisse haben, wie sie drüben in Ostberlin bestehen.